Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. So Astronomen haben ja häufig große Bilderbücher. Und ich natürlich auch. Ne? Solche Schinken, wo alle möglichen Bilder drin sind von den neuesten Teleskopen und auch von solchen Objekten, die von diesen Teleskopen aufgenommen worden sind. Und unlängst saß mein Sohn vor so einem Bilderbuch und fragte mich, sag mal, rauchen die? Sag ich, wer? Na, man sieht doch da, da kommt doch Qualm raus. Nee, sag ich, das ist kein Qualm, das ist... Und da habe ich sofort an Sie gedacht, habe ich mir gedacht, machen wir heute eine Sendung. Rauchen junge Sterne. Tja, was mein Sohn da gesehen hat, das kann ich Ihnen sagen, das ist was ganz Besonderes. Denn eigentlich sollten junge Sterne natürlich nicht rauchen. Junge Sterne rauchen natürlich auch nicht. Ich will Ihnen gleich eins zeigen. Ein solches Rauchgebilde, das, was man auf so einem, auf seinem Bild sieht, das ist natürlich Gas. Man kann also richtig schön diese Rauchschwaden da sehen. Aber wo kommt das her? Was ist denn das? Nun, das sind sogenannte Herbig-Haro-Objekte. Ja, zwei Kollegen von mir, 1950 haben die entdeckt. Das sind Objekte, die man in Dunkelwolken findet. Und in diesen Dunkelwolken findet man junge Sterne. Es scheint gerade so zu sein, als ob junge Sterne und diese komischen Objekte, diese Rauchfahnen, miteinander zusammenhängen. Tja, und was ist das jetzt? Was hat man sich da vorzustellen? Wo kommt das her? Was sieht man da? Also gut, fangen wir mal von vorne an. Ganz von vorne. Die Gaswolken, ne? Ist ja klar. Gaswolken brechen manchmal unter ihrem eigenen Gewicht förmlich zusammen. Na, dann brechen zusammen, die Dichte wird immer größer und größer. Ne? Reibung, Reibung, Reibung. Es wird heiß, es wird so heiß, dass Kerne miteinander fusionieren und es entsteht ein Stern. Das ist der Beginn eines Sternenlebens. Jetzt ist natürlich die Frage, woher weiß der Astronom eigentlich, wenn er einen Stern sieht, und das sind ja nur so winzige Pünktchen, dass das ein junger Stern ist. Nur die Frage ist ja schließlich, rauchen junge Sterne? Wie kommt der Mann darauf, dass das junge Sterne sind? Woher weiß der das? Ja, der Astronom nimmt ja nicht nur solche schönen Bilder auf, sondern er macht auch Spektren. Das heißt, er zerlegt das Licht eines Sterns in 1000 kleine Linien. Jede dieser Linien gehört zu bestimmten Elementen. Also Wasserstoff hat bestimmte Linien, Helium hat bestimmte Linien. Und der größte Teil einer solchen Wolke besteht natürlich aus Wasserstoff und Helium. Ist schon klar. Kennt man von der Sonne, die Sache mit dem Prisma und so weiter. Bei diesen Sternen, die für diese Phänomene verantwortlich sind, nämlich diese riesengroßen Gasströmung, kann ich Ihnen jetzt schon mal am Rande verraten, da sieht man vor allen Dingen viel Lithium. Ja, Lithium ist ein Alkalimetall, also unglaublich chemisch aktiv. Warum ist Lithium jetzt so wichtig? Naja, so ein Stern, also stellen Sie sich vor, Sie haben hier so eine Gaskugel und im Innern ist eine Energiequelle dieser Gaskugel. Das heißt, innen ist es heiß, außen wird es kühler. Das heißt, die Energie muss ja von innen nach außen transportiert werden. Das tut sie so, wie man das kennt vom kochenden Wasser. Das kocht. Also von innen nach außen kocht es und das Material wird durchgemischt. Ja, Lithium. Wenn also ein Stern noch Lithiumlinien zeigt, dann ist das Gas noch nicht richtig durchgemischt. Die Sonne zum Beispiel hat so gut überhaupt keine Lithiumlinien. Die sind ganz schwach. Ist kein Wunder. Die Sonne, beinahe hätte ich gesagt, die Sonne ist ja 4,5 Milliarden Jahre alt. Da hast du natürlich schon viel Mischung vorher gegangen. Bei den Sternen, um die es hier geht, da sieht man so viel Lithium, die sind ganz jung. Paar Millionen Jahre alt. Und Sie werden lachen. Das sind Sterne, die sind genauso wie die Sonne. Also so schwer. Und da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Die Sonne hat auch mal so eine Phase durchgehabt, wo die mal so richtig eine Party gefeiert hat. Also gut, kommen wir noch drauf. Nun, woran kann man noch erkennen, dass ein Stern jung ist? Vor allen Dingen daran, dass seine Leuchtkraft, also das, was er an Helligkeit erbringt, schwankt. Richtig schwankt. Also das sind Lichtkurven, die sind so ein bisschen, also die ganze Zeit kocht der Stern in Ruhe vor sich hin und dann auf einmal schlagartig Ausbruch und der Stern wird wahnsinnig hell. Das kann man alles beobachten in den Dunkelwolken, aber Sie werden lachen. Das meiste davon sieht man nicht. Das ist also nicht so, dass man das hier sieht, sondern das passiert im Infraroten, also Mikrowelle quasi. Was sieht man? Nun, man sieht, dass also in den Dunkelwolken selber, denn das Licht kommt ja nicht aus den Dunkelwolken raus, offensichtlich sich Material bewegt. Wie bewegt? Wie sieht man das denn? Nun, das ist die Sache mit dem... Sie erinnern sich? Schuhmacher, kommt auf mich zu, der Ton wird höher. Von mir weg, wird der Ton tiefer. Das ist mit dem Licht genauso. Wenn eine elektromagnetische Welle auf mich zukommt, wird sie blau verschoben, von ihr weg rot verschoben. Jetzt kann man bei diesen Sternen sehen, wie die Wellenlängen der bestimmten Linien sich verändern. Manchmal werden sie ins Blaue verschoben, ins Blaue verschoben und manchmal werden sie ins Rote verschoben. Also auf der einen Seite des Sterns werden sie ins Rote verschoben, auf der anderen Seite des Sterns werden sie ins Blaue verschoben. Was heißt das? Es rotiert. Das Zeug rotiert, das rotiert um den Stern rum. Gleichzeitig sieht man sogar noch, dass das Gas auf den Stern fällt, denn diese Sterne sind junge Wilde. Das sind Sterne, die sind quasi noch gar nicht da, das sind Babysterne. Also das ist, so eine Dunkelwolke ist quasi so der Kreissaal von der Milchstraße. Das sind ja alles Objekte, die wir noch in der Milchstraße direkt sehen. Nun, der Stern hat also offensichtlich um sich herum das Gas angezogen und in einer Scheibe, das werden wir noch brauchen, merken Sie sich das, in einer Scheibe sammelt sich das Gas jetzt an diesem Stern an. Und dadurch, dass da so eine Scheibe ist, die ist riesengroß, also hier zum Beispiel jetzt für unser Sonnensystem, war die Scheibe deutlich größer als das Gebiet, in dem heute die Planeten sind. 100 astronomische Einheiten. Astronomische Einheit war der Abstand zwischen Erde und Sonne. 100-mal so viel, so bildet sich eine Scheibe aus. Und wir haben schon viele von diesen Scheiben gesehen. Und der Stern ist also noch im Wachsen. Der ist noch nicht ruhig. Ja, also jetzt ein junger Stern, der noch nicht ruhig ist. Wie zeigt sich das? Ich habe schon gesagt, Lithium und Leuchtkraftschwankungen. Aber jetzt will ich Ihnen was sagen. Diese Leuchtkraftschwankungen, die sind gewaltig. Das ist unglaublich. Und vor allen Dingen, das ist nicht im Licht, also jetzt im sichtbaren Licht, das können wir sowieso nicht sehen von den Dingern, oder Infrarot. Diese wirklich großen Leuchtkraftschwankungen, die sind in der Röntgenstrahlung. Wissen Sie, wie ich das zum ersten Mal gehört habe, ich habe gedacht, so ein Quatsch, das kann doch nicht wahr sein. Also diese Dunkelwolken, in denen diese Sterne drin sind, die sind kalt. Wir als Physiker, wir rechnen ja immer in Grad Kelvin. Wissen Sie noch, an Kelvin, 273 Grad, 273 Grad Kelvin ist 0 Grad Celsius. Das heißt, minus 273 Grad Celsius ist 0 Grad Kelvin. Diese Wolken sind saumäßig kalt. Teilweise nur 30, 40 Kelvin. Also minus 230, minus 240 Grad Celsius. Also kalt. Jetzt sitzt da innen drin ein Stern. Gut, der ist was heißer. Aber woher kommt denn Röntgenstrahlung? Denn das, was man da sieht, das ist 10 Millionen Grad heißes Gas in einer solchen Dunkelwolke. Das gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt müssen wir mal einen Moment zur Sonne gehen. Ne? Denn diese Sterne mit den Scheiben drumherum sind ja so wie die Sonne. Die Sonne ist ja auch so heiß. Erinnern Sie sich noch? Das war ja damals die Sache mit der heißen Herdplatte. Nee, mit der kalten Herdplatte. Nämlich, dass auf einmal die Luft über einer kalten Herdplatte anfängt zu flimmern. Wovon spricht der Mann? Erinnern Sie sich nicht mehr? 6000 Grad ist die Oberfläche der Sonne. Die Luft, quasi, ist natürlich keine Luft, aber jetzt das Material oben drüber, ist 10 Millionen Grad heiß. Na? Wo kommt die Energie her? Magnetfelder. Hm? Die Magnetfelder sind es, die jetzt quasi über elektrische Ströme das Gas aufheizen. Was passiert da? Die Magnetfelder werden verdrillt auf der Oberfläche. Man kann das ja heute wunderbar sehen. In den letzten Monaten war das ja ganz aktiv. Die Magnetfelder werden verdrillt. Und wenn, ne, das hatten wir ja schon einige Male jetzt, ne? Das ist ja wohl jetzt klar. Ne? Also wenn hier in meinen Fingern die Magnetfelder sind, dann fließt hier der Strom. Wenn ein Strom durch den Leiter fließt, wird es heiß. Und schon haben wir die kosmische Plasmaphysik in einem Handgriff erklärt. Das Gas wird heiß. Bei den T-Tauri-Sternen, und das sind die Ursprünge dieser Rauchschwaden, weil sie mal in einer Sternkonstellation namens Taurus zum ersten Mal gefunden worden, in diesen Sternen ist das ganz ähnlich. Nur die Ausbrüche, die sind ja viel größer, die sind ja riesig. Auf der Sonne, da kriegt man mal so einen Bogen, der da rauskommt. Ja? Das Gas wird heiß, fein. Bei den T-Tauri-Sternen, da müssen riesige Bögen gezogen werden. Ja? Riesige, wahnsinnige. Aber das ist genau das Gleiche. Man findet dort sehr starke Magnetfelder. Diese Magnetfelder, so, und jetzt kommen wir wieder zur rechten Hand. Diese Magnetfelder werden verdrillt. Denken Sie an die Scheibe. Ja? Verdrillt. Ja, hier sind die Feldlinien. In meinen Fingern sind die Feldlinien. In meinem Daumen fließt der Strom. Und was ist der Strom? Der Strom, das sind die Rauchschwaden, die Sie da sehen. Diese Schüsse. Das sind Jets, Gasjets, die ausgeschossen werden aus dem Stern, die sich mit mehreren hundert Kilometern pro Sekunde ins interstellare Medium hineinbohren und dabei diese hell leuchtenden Rauchschwaden verursachen. Denn wenn die sich da reinbohren, das können Sie sich ja wohl vorstellen, da geht es unglaublich zur Sache. Denn da entsteht was, das kennen wir hier auf der Erde auch, zum Beispiel vom Peitschenknall, die Spitze der Peitsche, oder von der Concorde. Eine Überschallströmung erzeugt eine Stoßwelle. Ja, Stoßwelle, das ist jetzt so ein Fall für sich. Ne? Also eine Stoßwelle ist natürlich... Wie soll ich das jetzt erklären? Stoßwelle? Also Schallgeschwindigkeit. Auf unserer Erde, in unserer Luft, haben wir eine Schallgeschwindigkeit von 1200 Kilometer pro Stunde, also 330 Meter pro Sekunde. Wenn sich jetzt was schneller bewegt als die Schallgeschwindigkeit, ja, dann kann ja der Schall gar nicht mehr weg. Ja? Also normalerweise, wenn ich mich jetzt hier so bewege, gut, ich bin jetzt nicht so dick und nicht so schnell, dann drücke ich ja Luft zusammen. Die Luft vor mir merkt, ach, da kommt der Harald, da gehe ich ein bisschen weg. Denn da, wo ich bin, kann keine Luft sein. Wenn ich mich aber jetzt mit Überschall bewege, dann merkt die Luft gar nicht, dass ich komme. Ne? Dann macht die... Ja, wird also zusammengepresst, die Luft unglaublich zusammengepresst und irgendwo hinter mir bleibt sie hängen. Ist das jetzt klar? Also sie läuft richtig mit Schmackes, ich laufe mit Schmackes auf die Luft zu, wenn ich mit Überschallgeschwindigkeit mich bewege, schneller als der Schall, dann ist bleibt der Schall hinter mir. Wenn ein Flugzeug die Schallmauer durchbricht, gibt es einen riesigen Knall. Warum? Weil diese Schallfront sich von dem Flugzeug entfernt. Und bei dem Jet, der da von dem Stern geblasen wird, Sie erinnern sich, das ist dieser magnetische Jet, ne? Hier, passiert genau das Gleiche. Da entstehen Fronten. Und diese Fronten, die sind hell erleuchtet, weil die gesamte Bewegungsenergie des Jets da hineinrasselt ins interstellare Medium und da also einen Riesenzauber verursacht. Ja, ja, so geht es dazu in diesen Dunkelwolken. Ne? Gerade so ein junger Stern, so ein junger Wilder, da geht es richtig zur Sache. Und der hat also auch nichts zu lachen dann in dem Moment, vor allem das Material drumherum natürlich nichts zu lachen. Es ist sogar eher so, dass in unserem Sonnensystem zum Beispiel, ist das auch passiert am Anfang. Da gab es auch so eine Phase, so eine Tetauri-Phase, wie diese Jets da rausgeschossen sind. Und diese Jets, die haben wahrscheinlich sämtlichen Planeten am Anfang erstmal ihre Uhr, also den inneren, Merkur, Venus, Erde, Mars, den inneren erstmal die gesamte Atmosphäre weggeschossen, weggeblasen förmlich. Denn bei 100 Kilometer pro Sekunde, da bleibt ja kein Auge mehr trocken. Also Sie sehen schon, das ist eine ziemlich heiße Angelegenheit, diese rauchenden Sterne. Und ich will jetzt dann doch auch mal meinen Pfeifer anwerfen, wenn ich mein Feuerzeug irgendwo finde. Denn das ist ja eine ziemlich wilde Geschichte in diesen Kreissälen des Universums. Da bläst also ein Stern Gaswolken aus, mit 100 Kilometer pro Sekunde, teilweise sogar 1000 Kilometer pro Sekunde, schießt ins Universum raus. Ja. Und das braucht der Stern auch. Denn das ist sozusagen sind die ersten Schritte eines Sterns. Denn der verliert aufgrund seines Jets, verliert der Drehimpuls, der wird langsamer. Was also viel, viel günstiger ist für sein Leben. Das alles sieht man auf solchen Bildern. Und da muss man dann schon sagen, das Rauchen von Sternen wäre eigentlich das aller, was am wenigsten verwundern würde. Denn was sich in diesen Kinderstuben abspielt, das ist wirklich ungeheuerlich und verrät uns eine ganze Menge über die Geschichte unseres Sonnensystems. Denn wir verdanken letzten Endes unsere Existenz der Tatsache, dass die Sonne irgendwann mal diese Phase durchlebt hat und sie gut und angenehm überstanden hat.